Kausalität in der Medizin. Das Problem der Kausalität ist für unser Thema von so großer Bedeutung, weil sowohl Schulmedizin als auch Naturheilkunde, Psychologie und Soziologie miteinander wetteifern, die wahren und wirklichen Ursachen der Krankheitssymptome zu erforschen und durch Beseitigung der jeweiligen Ursachen Heilung in die Welt zu bringen. So suchen die einen die Ursache in Erregern und Umweltgiften, die anderen in frühkindlichen traumatischen Ereignissen und Erziehungsstilen oder in den Bedingungen des Arbeitsplatzes. Vom Bleigehalt der Luft bis zur Gesellschaft ist nichts und niemand davor sicher, als Krankheitsursache verwendet zu werden. Hingegen halten wir die Suche nach den Krankheitsursachen für die große Sackgasse in Medizin und Psychologie. Zwar wird man immer Ursachen finden, solange man danach sucht, doch der Glaube an das Kausalkonzept verhindert zu sehen, dass die gefundenen Ursachen nur die Ergebnisse der eigenen Erwartungshaltung sind. In Wirklichkeit sind all die Ursachen auch nur Sachen unter anderen Sachen. Das Ursachenkonzept kann nur halbwegs durchgehalten werden, weil man die Frage nach der Ursache an einem beliebigen Punkt abbricht. So kann man die Ursache einer Infektion in bestimmten Erregern entdecken, wodurch sich jedoch die Frage aufdrängt, warum in einem speziellen Fall dieser Erreger zur Infektion führte. Den Grund dafür mag man in einer verminderten Abwehrlage des Organismus finden, was wiederum die Frage nach der Ursache dieser Abwehrschwäche aufwirft. Dieses Spiel kann man unendlich lange fortsetzen. Denn selbst wenn man mit der Ursachensuche beim Urknall angekommen ist, bliebe immer noch die Frage nach der Ursache des Urknalls offen. In der Praxis zieht man es deshalb vor, an einer beliebigen Stelle Halt zu machen und so zu tun, als ob an dieser Stelle die Welt begänne. Man zieht sich zurück auf möglichst nichtssagende Sammelbegriffe wie Locus minoris resistentiae oder erbliche Belastung, Organschwäche oder ähnliche bedeutungsschwangere Begriffe. Doch woher nehmen wir die Berechtigung, ein beliebiges Glied einer Kette einfach zur Ursache hochzustilisieren? Es ist schlichte Unehrlichkeit, wenn jemand von einer Ursache oder einer Kausaltherapie spricht, denn das Kausalkonzept lässt, wie wir gesehen haben, das Finden einer Ursache gar nicht zu. Etwas näher käme man der Sache, wenn man mit jenem polaren Kausalkonzept arbeiten würde, von dem wir am Anfang unserer Ursachenbetrachtung sprachen. Unter diesem Gesichtspunkt würde eine Krankheit aus zwei Richtungen, das heißt aus Vergangenheit und Zukunft, bedingt werden. In diesem Modell würde die Finalität ein bestimmtes symptomatisches Bild haben wollen und die bewirkende Kausalität, Effizienz, würde die stofflichen und korporalen Hilfsmittel bereitstellen, um das finale Bild zu verwirklichen. Bei einer solchen Betrachtung würde jener zweite Aspekt des Krankseins sichtbar werden, der bei der üblichen einseitigen Betrachtung völlig verloren geht: die Absicht der Krankheit und damit die Sinnhaftigkeit des Geschehens. Ein Satz wird eben nicht nur durch Papier, Tinte, Druckmaschinen, Schriftzeichen usw. bedingt, sondern auch und vor allem von der finalen Absicht, eine Information weiterzugeben. Es kann doch nicht so schwer sein, zu verstehen, wie durch die Reduktion auf materielle Prozesse bzw. auf die Bedingungen der Vergangenheit das Wesenhafte und Wesentliche verloren geht. Jede Manifestation besitzt Form und Inhalt, besteht aus Teilen und besitzt eine Gestalt, die mehr ist als die Summe der Teile. Jede Manifestation wird von der Vergangenheit und der Zukunft bestimmt. Krankheit bildet keine Ausnahme. Hinter einem Symptom steht eine Absicht, ein Inhalt, der nun vorhandene Möglichkeiten benutzt, um sich formal verwirklichen zu können. Deshalb kann eine Krankheit alle beliebigen Ursachen als Ursache einsetzen. An diesem Punkt scheitert bisher die Arbeitsmethode der Medizin. Sie glaubt, durch Entzug der Ursachen Krankheit unmöglich machen zu können und rechnet nicht damit, dass Krankheit so flexibel ist, sich neue Ursachen zu suchen und zu finden, um sich weiterhin zu verwirklichen. Dieser Zusammenhang ist sehr einfach. Hat jemand beispielsweise die Absicht, ein Haus zu bauen, dann lässt er sich schwerlich dadurch daran hindern, dass man ihm die Steine wegnimmt. Er wird dann eben sein Haus aus Holz bauen. Zwar könnte man die Endlösung darin sehen, ihm alles mögliche Material zu nehmen, doch dies ist auf der Ebene der Krankheit mit Schwierigkeiten verbunden. Man müsste dem Patienten seinen Körper ganz nehmen, wollte man sichergehen, dass die Krankheit keine Ursachen mehr findet. Dieses Buch beschäftigt sich nun mit den finalen Ursachen der Krankheit und will die einseitige funktionale Betrachtung um den fehlenden zweiten Pol ergänzen. Dadurch sollte auch klargestellt sein, dass wir die von der Medizin erforschten und beschriebenen materiellen Abläufe in ihrer Existenz keinesfalls leugnen, jedoch aufs Schärfste der Behauptung entgegentreten, diese Abläufe allein wären die Ursachen der Krankheit. Wie bereits dargestellt wurde, hat Krankheit eine Absicht und ein Ziel, das wir bisher in seiner allgemeinsten und absolutesten Form mit Heilung im Sinne der Einswerdung beschrieben. Zerlegen wir Krankheit in seine vielen symptomatischen Ausdrucksformen, die alle Schritte auf dem Weg zum Ziel darstellen, so kann man jedes Symptom nach seiner Absicht und Information hinterfragen, um zu erkennen, welcher Schritt vom Einzelnen gerade jetzt gefordert ist. Diese Frage kann und muss bei jedem Symptom gestellt werden und kann nicht durch den Hinweis auf die funktionale Verursachung weggeschoben werden. Es lassen sich immer funktionale Bedingungen finden. Doch genauso lässt sich immer eine inhaltliche Bedeutung finden. So besteht der erste Unterschied unserer Betrachtung zur klassischen Psychosomatik im Verzicht auf eine Auswahl der Symptome. Wir halten jedes Symptom für deutbar und akzeptieren keine Ausnahme. Der zweite Unterschied besteht im Verzicht auf das vergangenheitsorientierte Kausalmodell der klassischen Psychosomatik. Ob man die Ursache einer Störung in Bakterien oder in bösen Müttern zu finden glaubt, ist für das Denkkonzept nebensächlich. Das psychosomatische Modell hat sich aus dem Grundfehler des einpoligen Kausalkonzeptes nicht gelöst. Uns interessieren keine Ursachen der Vergangenheit, denn davon gibt es, wie wir sahen, beliebig viele und alle sind gleich wichtig und gleich unwichtig. Unsere Betrachtungsweise ließe sich entweder mit der finalen Kausalität umschreiben oder, noch besser, mit dem zeitfreien Konzept der Analogie. Der Mensch besitzt ein von der Zeit unabhängiges So-Sein, das allerdings im Laufe der Zeit von ihm verwirklicht und bewusst gemacht werden muss. Dieses, sein inneres Muster, nennt man das Selbst. Der Lebensweg des Menschen ist der Weg zu diesem Selbst, das ein Symbol der Ganzheit ist. Der Mensch benötigt Zeit, um diese Ganzheit zu finden, doch sie ist von Anfang an da. Gerade darin besteht die Illusion der Zeit. Der Mensch braucht Zeit, um das zu finden, was er schon immer ist. Wenn etwas unverständlich wird, sollte man sich immer wieder auf die entsprechenden Beispiele zurückbesinnen. In einem Buch ist der ganze Roman gleichzeitig vorhanden. Der Leser aber braucht Zeit, um in sich die ganze Handlung entstehen zu lassen, die von Anfang an immer da war. Diesen Weg nennen wir Evolution. Evolution ist der bewusste Nachvollzug eines immer, das heißt zeitlos bestehenden Musters. Auf diesem Weg zur Selbsterkenntnis treten ständig Schwierigkeiten und Irrtümer auf. Oder, anders formuliert, man kann oder will bestimmte Teile seines Musters nicht sehen. Wir nannten solche nicht bewussten Aspekte den Schatten. Im Krankheitssymptom demonstriert der Schatten seine Anwesenheit und verwirklicht sich. Um die Bedeutung eines Symptoms begreifen zu können, braucht man keineswegs den Begriff der Zeit oder der Vergangenheit. Das Suchen der Ursachen in der Vergangenheit lenkt von der eigentlichen Information ab, da man die Eigenverantwortung durch die Schuldprojektion auf die Ursache abgibt. Hinterfragen wir ein Symptom nach seiner Bedeutung, so wird durch die Antwort ein Teilbereich unseres eigenen Musters sichtbar. Forschen wir in unserer Vergangenheit, so finden wir selbstverständlich auch dort die verschiedenen Ausdrucksformen dieses Musters wieder. Daraus sollte man nicht gleich eine Kausalität basteln. Vielmehr sind es parallele, zeitadäquate Ausdrucksformen des gleichen Problembereiches. Ein Kind benutzt zur Verwirklichung seiner Probleme eben Eltern, Geschwister und Lehrer. Der Erwachsene seine Partner, Kinder und Arbeitskollegen. Die äußeren Bedingungen machen keinen Menschen krank, aber der Mensch benutzt alle Möglichkeiten, um sie in den Dienst seiner Krankheit zu stellen. Der Kranke erst macht die Sachen zu Ursachen. Der Kranke ist Täter und Opfer in einer Person. Er leidet immer nur unter seiner eigenen Unbewusstheit. Diese Feststellung ist kein Werturteil, denn nur der Erleuchtete hat keinen Schatten mehr. Aber sie soll den Menschen vor der Täuschung bewahren, sich als Opfer irgendwelcher Umstände zu erleben, denn damit raubt sich der Kranke selbst die Möglichkeit der Wandlung. Weder Bakterien noch Erdstrahlen verursachen Krankheit, aber der Mensch benutzt sie als Hilfsmittel, sein Kranksein zu verwirklichen. Der gleiche Satz klingt auf einer anderen Ebene viel selbstverständlicher. Weder Farben noch Leinwand verursachen ein Gemälde, aber der Mensch benutzt sie als Hilfsmittel, sein Gemälde zu verwirklichen. Nach all dem Gesagten sollte daher die erste wichtige Regel im Umgang mit der Deutung der Krankheitsbilder im zweiten Teil nachvollziehbar sein. Erste Regel: Verzichten Sie bei der Deutung der Symptome auf die scheinbar kausalen Zusammenhänge auf der funktionalen Ebene. Solche sind immer zu finden und ihre Existenz wird nicht abgestritten. Sie machen jedoch die Deutung eines Symptoms nicht hinfällig. Wir deuten allein das Symptom in seinem qualitativen und subjektiven Auftreten. Welche physiologischen, morphologischen, chemischen, nervalen oder sonstigen Kausalketten zur Verwirklichung des Symptoms benutzt wurden, ist für die Aussage über die Bedeutung irrelevant. Um Inhalte zu erkennen, ist allein wichtig, dass etwas ist und wie etwas ist, nicht warum etwas ist.